Erster Gott sprach zu Mose. Sage den Priestern, Aarons Söhnen. Ein Priester darf keinen Toten berühren. Er soll nicht unrein werden unter seinem Volk. Zweiter, nur bei nahen Verwandten ist es erlaubt. Das sind seine Mutter, sein Vater, sein Sohn. Auch seine Tochter und sein Bruder. Dritter, auch bei seiner Schwester, wenn sie Jungfrau ist. Sie muss ihm sehr nahe stehen. Sie darf noch keinen Mann gehabt haben. Dann darf er sie berühren. Vierter, er darf sich nicht unrein machen. Er soll heilig bleiben unter seinem Volk. Fünfter, sie dürfen sich die Haare nicht ganz abschneiden. Sie dürfen ihren Bart nicht ganz rasieren. Sie dürfen sich nicht in den Körper schneiden. Sechster, sie sollen für Gott heilig sein. Sie sollen Gottes Namen nicht entehren. Sie bringen Gott Opfer dar. Darum müssen sie heilig sein. Siebter, sie dürfen keine Hure heiraten. Sie dürfen keine Frau heiraten, die schwach ist. Sie dürfen keine geschiedene Frau heiraten. Der Priester ist heilig für Gott. Achter, du sollst ihn als heilig ansehen. Er bringt die Speise für deinen Gott. Er soll für dich heilig sein. Ich bin Jahwe, der euch heilig macht. Neunter, wenn die Tochter eines Priesters eine Hure wird. Dann macht sie ihren Vater unrein. Man soll sie verbrennen. Zehnter, der Hohepriester ist anders. Er hat Öl auf dem Kopf bekommen. Er trägt heilige Kleider. Er darf seine Haare nicht offen tragen. Er darf seine Kleider nicht zerreißen. Elfter, er darf zu keinem Toten gehen. Auch nicht zu seinem Vater oder seiner Mutter. Er darf sich nicht unrein machen. Zwölfter, er darf das Heiligtum nicht verlassen. Sonst macht er Gottes Heiligtum unrein. Das heilige Öl ist auf ihm. Ich bin Jahwe. Dreizehnter, er muss eine reine Jungfrau heiraten. Vierzehnter, er darf keine Witwe heiraten. Er darf keine geschiedene Frau heiraten. Er darf keine Frau heiraten, die schwach ist. Er darf keine Hure heiraten. Nur eine Jungfrau aus seinem Volk. Fünfzehnter, so macht er seine Familie nicht unrein. Ich bin Jahwe, der ihn heilig macht. Sechzehnter, und Jahwe sprach zu Mose. Siebzehnter, spricht zu Aaron. Wenn jemand von seinen Kindern einen Fehler am Körper hat, er darf nicht kommen. Er darf Gott keine Speise bringen. Achtzehnter, wer einen Fehler am Körper hat, darf nicht kommen. Zum Beispiel, wenn er blind ist. Oder wenn er lahm ist. Oder wenn sein Gesicht anders aussieht. Oder wenn ein Körperteil zu lang ist. Neunzehnter, oder wenn er ein gebrochenes Bein hat. Oder wenn er einen gebrochenen Arm hat. Zwanzigster, oder wenn er einen Buckel hat. Oder wenn er sehr dünn ist. Oder wenn er weiße Flecken im Auge hat. Oder wenn er Hautkrankheiten hat. Oder wenn er einen Bruch hat. Einundzwanzigster, kein Priester von Aarons Familie. Wenn er einen Fehler am Körper hat. Er darf keine Opfer bringen. Er darf Gott keine Speise bringen. 22. Er darf aber von Gottes Speise essen. Auch von den sehr heiligen Gaben. 23. Er darf nicht hinter den Vorhang gehen. Er darf nicht zum Altar kommen. Er hat einen Fehler am Körper. Sonst macht er meine heiligen Dinge unrein. Ich bin Jahwe, der sie heilig macht. 24. Mose sagte dies zu Aaron. Auch zu seinen Söhnen. Und zu allen Israeliten.